der Wind so kalt. Verletzt Menschen so rücksichtslos. Im Himmel scheint die Sonne, auf der Erde wird sie nie gesehen. Ist der Wind so schnell, wie er Menschen fallen lässt. Ohne Gewissen, voller Hass. Niemand wird vergessen können. Und immer, immer der Wind schlägt weiter ins Gesicht, fegt unter der Tür hindurch, spürt man sein Gelächter tief im Inneren. Blaue Augen wie ein kleines Kind, die Unschuld in Person. Sieht man nur das, was es nicht gibt. Und der Auslöser war der Wind. Was macht den Wind so stark? Wirkt er doch so unschuldig und schwach? Zerstört die halbe Welt. Gibt es trotzdem keinen Schutz? Und immer, immer der Wind schlägt weiter ins Gesicht, fegt unter der Tür hindurch, spürt man sein Gelächter tief im Inneren. Auf der dunklen Seite des Lebens, auf der Seite ohne Sonnenschein, nur auf einen ist Verlass. Der Wind schlägt weiter ins Gesicht. Und immer, immer der Wind schlägt weiter ins Gesicht, fegt unter der Tür hindurch, spürt man sein Gelächter tief im Inneren. Und immer, immer der Wind schlägt weiter ins Gesicht, fegt unter der Tür hindurch, spürt man sein Gelächter tief im Inneren.